seine Dompfaff im Lindenbaum sein allerschönstes Lied. Nur für dich, nur für mich, wir uns zwei. Sang von der Liebe, die im Leben immer wieder neu erblüht. Wie für dich, wie für mich, für uns zwei. Schön ist die Jugendzeit, schön ist die Welt auch heut, wenn sich die Herzen finden fürs Leben zu zweit. Jugend und Mai vergehen, sind sie auch noch so schön, aber die wahre Liebe bleibt immer bestehen. Der kleine Dompfaff sang im Lindenbaum sein allerschönstes Lied. Nur für dich, nur für mich, für uns zwei. Wie für mich, hier und zwar.